Der DJs und Clubs. Er geht weiter, eine Stunde nach, aber jetzt ändert sich was. Und damit meine ich nicht nur die Temperatur, es ist kühler geworden, aber wir machen die Türen nicht zu. Wir haben bisher alle Artists eine Stunde auflegen lassen. Es ändert sich jetzt außer der Temperatur noch, dass das Tempo schneller wird und die Sendezeit knapp. Deshalb kommen in den nächsten 60 Minuten zwei Artists und hier ist der erste. Artist Profile. Some people. Krass. Mein Name ist Simon. Neben anderen Projekten mache ich zurzeit hauptsächlich Musik unter dem Namen Some People. Das Projekt gibt es seit 2011. 2012 gab es zusammen mit Francesco aus Wien die erste Platte auf dem Grazer Label Disco 404. Ich produziere und release eigentlich ständig neues Material. Dazu mache ich noch eine monatliche Radioshow auf dem Londoner Sender SubFM. Musical Style. Musikalisch bewegt sich das so auf 160 bis 170 BPM. Irgendwo zwischen Juke, Footwork, Jungle, Drum and Bass und Techno-Einflüssen. Favorite Location. Meine Lieblingsorte zum Auflegen in Graz sind das Forum Stadtpark, das SAP und das Tagerwerk sowie das Celeste, das Werk und die Forelle in Wien. Das heißt, ich könnte eigentlich meinen Job auch noch umhängen, oder? Easy. Gerne. Some People. Erzähl uns was von deiner Radioshow in London. Das klingt echt cool. Ja, ich begonnen hat das ja als Disco 404 Radio. Also schaut hier an, Shoutouts an Roland und an Philippe und an die Disco 404 Crew. Und ich mache das jetzt insgesamt seit 8 Jahren oder so schon. Zuerst zweiwöchentlich, jetzt monatlich. Ja, ist ganz gut. Bleibt man warm sozusagen, tauscht sich gut aus mit anderen, bekommt Promomaterial. Ja, es ist gut, um in der internationalen Szene vernetzt zu sein, einfach eine Radioshow zu hosten. Kann ich mir vorstellen. Und du moderierst aber auch auf Englisch? Ich moderiere das auch auf Englisch, alles klar. Corona hat die Auftritte in Novi Sad, Amsterdam, beim Membrane Festival in Schibenik und in Birmingham vermasselt. Dafür hast du schon einen Credit für das absolut legendäre Fusion Festival in deiner Vita stehen. Süße Erinnerungen an damals? Oh, mega süße Erinnerungen. Also ich kannte das Fusion Festival schon als Besucher. Also kann mir nichts Besseres in Europa vorstellen, festivalmäßig. Total crazy, 80.000 Leute. Total friedlich, so gut wie keine Security, alles super relaxed. Du kommst dir vor wie so auf einem kleinen Mini-Festival von der Stimmung und es ist trotzdem mega. Unglaublich, oder? In Norddeutschland, Nordostdeutschland, um genau zu sein, 2 Stunden über Berlin mit dem Auto. Hast du die Zeit jetzt zum Produzieren genutzt? Ja, sowieso. Also ich mache das eigentlich sowieso immer. Ich habe noch bei meinen diversen Dayjobs eigentlich auch genügend zu tun gehabt. Das ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mehr produziert habe wie sonst, ja. Aber es geht nach wie vor gut. Letzte dahin. Frage, bevor du loslegst, wie viele Some People Tracks werden wir in deinem Mix finden? 100%. Wirklich? Wow, ein Showcase. Ein kleines Showcase. Eigentlich, ein Live-Konzert fast. Ja, quasi. Und auch alles, also bis auf, ja, ich glaube, es ist fast alles unreleased und forthcoming, also was demnächst erscheinen wird und noch gar nirgendwo. Also ein Haufen Track-Premieren überhaupt heute. We are looking very much forward to this. Hier ist dein Eröffnungsjingle und dann geht's los. FM4 Unlimited on the decks. Sun People Graz. We'll be right back. Tag der DJs und Clubs on the decks. Sun People Graz. Thank you. der DJs und Clubs. On the decks. Sun People Graz. Thank you. Sun People in the Mix, eine Menge Exclusives, neues Zeug, Killer-Produktionen, erstmals on air, 30 sehr schnelle Minuten aus dem FM4-Studio in Graz. Und einen Gast haben wir noch, ganz kurzer Umbau, fast schon fertig, okay, dann glaube ich, kann ich loslegen. FM4 Unlimited. This goes out to all the DJs.